Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Sam Fürstenberg stand um die letzte Jahrtausendwende kurz vor seinem 50. Geburtstag. Ein Zeitpunkt, an dem für einen Regisseur noch lange nicht Schluss sein muss. Aber Fürstenbergs Filme gehörten stilistisch einer mittlerweile vergangenen Epoche an. Und den Wandel und der Versuch, ihm habhaft zu werden, bemerkt man auch in seinem vorletzten Film, Quicksand. In den 80er und 90er Jahren hatte er regelmäßig und häufig gearbeitet und veröffentlicht, aber ab 2003 verschwand er komplett aus der Szene. Für seinen letzten Film The Interplanetary Surplus Mail and Amazons from Outer Space möchte er auf Edward D. Woods Pfaden wandeln und einen Science-Fiction-Trash in Anlehnung an Plane 9 from Outer Space erschaffen. Seine Interpretation ist aber weder in Bezug auf die 50er Jahre noch auf aktuelle Schauwerte genießbar. Der 90er Jahre Porno-Look bietet zu schlechten Kostümen, Kulissen, Special Effects und Schauspielern sogar noch einen deutlichen Tribut an die Sexparodie Flash Gordon 2 von Howard Ziem. Wenn man überlegt, dass Quicksand ein Justizthriller, der noch ein sichtbar anständiges Produktionsniveau hat, nur ein Jahr vor The Interplanetary Surplus Mail and Amazons of Outer Space gedreht wurde, dann fragt man sich, wie tief Fürstenberg auf einen Schlag abgerutscht ist. Es muss ein Herzensprojekt gewesen sein, denn es ist auch der einzige Film, in dem er selbst als Produzent auftritt, bis jetzt. Denn in der IMDb lässt sich erkennen, dass er in dieser Rolle einen weiteren Tanzfilm, vermutlich in Gedenken an Electric Boogaloo, für 2018 vorbereitet. Somit ist es vermutlich schmeichelhafter, Quicksand, tödliche Dosis, als seinen letzten Film zu bezeichnen, indem er vom gewollt oder ungewolltem Trash seiner vergangenen Arbeiten Abstand nimmt und einen ernsten Ermittlungsfilm inszeniert mit Michael Dudikoff in einer seiner späten Hauptrollen. Danach zog sich auch der Schauspieler aus dem Geschäft zurück und trat nur noch sporadisch auf. Dudikoff spielt den Militärpsychologen Bill Turner. Hier schlägt sich ein Haken zu seinem realen Werdegang, denn bevor er als Model beschäftigt war, studierte Dudikoff Kinderpsychologie. Auf einer neuen Basis eingesetzt, gerät er in einen Strudel von Geheimnissen und bedrohlichen Situationen, ausgelöst durch den Selbstmord eines Soldaten. Es geht um illegale Medikamententests, Inzest und schmutzige Politik. Die Themenwahl lässt schon keine flapsige Gestaltung zu. Und so fällt Quicksand auch sehr dialoglastig aus. Erst am Ende gibt es eine einzige größere Actionsequenz mit einer Autoverfolgungsjagd. Sonst konzentriert sich das Drehbuch auf die Suche nach der Wahrheit und der Interaktion zwischen den Charakteren. Dabei spielt Michael Dudikoff seine wohl physisch schwächste Rolle. Denn in Quicksand ist er kein Kampfsportass oder Ninja-Verschnitt, sondern ein ganz normaler Mann. Er teilt nicht aus, sondern muss einstecken. Er lehnt es sogar kategorisch ab, eine Schusswaffe zu benutzen. Neben ihm im Cast sind bekannte Gesichter auszumachen. Richard Kind übernimmt einen ausgedehnten Part. Er ist vornehmlich bekannt durch sein langjähriges Mitwirken an der Sitcom Chaos City, anfangs an der Seite von Michael J. Fox, später war es Charlie Sheen. Zuletzt fand er Platz in der Serie Gotham. Er ist oft als Nebendarsteller oder Synchronsprecher eingesetzt. Als Veteran ist Dan Hedaya zu sehen. Er ist genreerprobt und war in Phantomkommando, Alien, Wiedergeburt oder Daylight zu sehen. Sam Fürstenbergs Quicksand wurde nicht mehr unter New Image und seinen Stammproduzenten des letzten Jahrzehnts realisiert. Mit unter anderem indischen Produzenten und Geldern wurde auch auf dem südasiatischen Subkontinent gedreht. Handlungsort bleiben aber die Vereinigten Staaten. Wie auch schon in Südafrika lässt sich die USA überall aufbauen. Fürstenberg kann es schaffen, seine Geschichte zu erzählen, ohne dass es zu ziehenden Längen kommt. Aber für eine Zweitsichtung stehen die Chancen schlecht. Denn genau das, was viele seiner vorherigen Filme zu immer wieder gern gesehenen Zeitvertreibern machte, witzige Martial Arts oder Action, sucht man in Quicksand vergebens. Fürstenberg will mehr, will zeigen, dass er auch auf einem anderen Weg erzählen kann, düster und intim. Aber ein wirkliches Händchen beweist er dafür nicht. Nicht in Zeiten von David Fincher oder M. Night Shyamalan. Optisch und bisweilen inhaltlich ist ein Unterschied zu einer TV-Episode von Jack im Auftrag der Ehre oder Law and Order kaum zu erkennen. Und ähnlich wie bei Cyborg Cop 2, der 1995 entstand und aussah wie von 1985, so erscheint auch Quicksand von 2002 äußerlich wie eine Produktion von vor 10 Jahren. Einen ganz großen Kniff wollte man mit dem auflösenden Dialog anbieten. Die Gesichter der drei Beteiligten der Szene werden in Close-Ups gezeigt, während die Kamera bebt und wackelt, als würde das Zusagende einem Erdbeben gleichkommen. Das wirkt nicht innovativ, sondern eher wie ein Hilferuf nach einer kreativen Besonderheit. Er kann nicht ohne Trash. Sam Furstenberg konnte nach 20 Jahren B-Movie das Steuer nicht rumreißen. Und auch wenn die letzten Atemzüge seiner Karriere schwer erscheinen und sich in wenig unterhaltsamen Streifen äußern, so bleibt er für den Action-Puristen doch relevant und in guter Erinnerung.